Das kann ich. 1. Wie geht's dir? Danke, gut. 2. Wer bist du? Ich bin Graziella. Wie heißt du? Ich heiße Grazia. 3. Prima. Toll. Sehr gut. 4. Schlecht. 5. So lala. Nicht so gut.